Schmerz, immer schwächer wird. Doch das ist wirklich kein Grund, meine Gefühle zu ignorieren. Man sagt, dass alles irgendwann besser wird. Doch was nützt mir das jetzt? Ich vermisse so sehr, so scheiße sehr. Ich hab keinen Bock auf dein Mitgefühl, doch ich brauch dich. So scheiße.